gleich nochmal angerufen. Ja. Okay? Ja. Alles Gute. So machen wir das. Ja, danke, Domian. So, das Fernsehen ist da. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Heute Nacht sind wir wieder ganz offen für alles. Und jedes Thema. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180-5678-111. Und weiter geht's mit Andrea. Und Andrea ist 34 Jahre alt. Na, hallo. Andrea, hi. Hallo, also mein Problem ist, ich bin als Kind jahrelang von meinem Stiefvater sexuell missbraucht, oder? Hab ziemlich viel Gewalt erlebt und ich kämpfe heute noch mit den Problemen aus meiner Vergangenheit. Ich bin eigentlich dabei, überall nach Hilfe zu suchen, aber finde sie nicht. Wie hast du denn bisher noch Hilfe gesucht und wo? Therapie zum Beispiel. Das hast du gemacht? Nee, bin ich gerade dabei. Ja. Das Problem ist bei mir das, durch den sexuellen Missbrauch bei mir, das war die einzigste Anerkennung, was ich damals von meinen Eltern gekriegt habe. Wie lange lief denn, wie lange währte dieser sexuelle Missbrauch? Ungefähr 11 Jahre lang. Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Vom 6. Lebensjahr an bis zum 17. ungefähr. So lange. Wer war der Täter? Mein Stiefvater. Allein oder gab es noch Mittäter? Nee, er war allein. Wusste deine Mutter davon? Ich denke ja. Sie streitet zwar heute ab, sie wüsste nichts davon, aber ich kann es ihr nicht glauben. Vor allem in unserer Familie, da hat fast nur Gewalt geherrscht. Also er hat sich mit den Quälereien alles Mögliche einfallen lassen. Er hat es eigentlich auch in Kauf genommen, dass irgendjemand mal dabei umkommt. Hat er dich auch? Ja, er hat mich auch ziemlich geschlagen. Ich habe zwar eigentlich weniger abgekriegt wie meine Geschwister, also ich habe nur 6 Halbbrüder. Also in der Beziehung bin ich eigentlich ganz gut rausgekommen. Hat er die Jungs auch sexuell missbraucht? Weiß ich nicht. Ein Bruder hat mir erzählt, dass er ihn auch also an die Geschlechtsteile angefasst hat. Aber mehr lässt er da nicht raus. 11 Jahre, von deinem 6. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr. Hat er dich als kleines Kind schon zum Verkehr gezwungen? Ja, er ist Alkoholiker. Oder war Alkoholiker, hat die ganze Familie tyrannisiert, also unsere Mutter, die ganze Geschwister, mich. Also mir schon nachts immer ins Bett gekommen. Wie oft musstest du denn das über dich ergehen lassen? Ich kann es nicht sagen, wie oft, auf jeden Fall war es also, ziemlich oft. Und also mehrfach die Woche? Mhm. Mehrfach die Woche? Mhm. 11 Jahre lang. Dann ist deine ganze Erinnerung an deine Kindheit und deine Jugend geprägt von diesen schrecklichen Vorkommnissen. Ja, sie ist ziemlich geprägt. Ich stecke heute so mitten in der Verarbeitung drin, habe aber Tage, wo ich absolut nicht damit klarkommen kann. Und verständlicherweise. Weil bei mir ist noch das Problem, bei mir hat sich durch den sexuellen Missbrauch, weil das die einzigste Anerkennung war, was ich gekriegt habe, eine Liebe zu meinem Stiefvater entwickelt, wo man normalerweise zu meinem Freund hat. In welchem Alter kam es dazu dieser, ich sag's mal in Anführungszeichen, Liebe? Also ich würde mal sagen, die hat so im Pubertätsalter angefangen. Und als ich dann auch von daheim auszogen war, hatte ich immer wieder das Gefühl, wenn er zu mir gesagt hat, er möchte mit mir schlafen, dass ich zu ihm hingehen muss und es einfach tun muss. Ich habe irgendwo das Verlangen danach geht, aber mein ganz normaler Verstand hat zu mir gesagt, nee, das geht nicht, das ist ja nicht normal. Und hast du, wenn er mit dir zusammen war, wenn du mit ihm zusammen warst, hast du sexuell dabei etwas empfunden? Ja, das ist auch noch so ein Problem, wo ich damit kämpfe, wo ich mich selber dafür schäme, dass ich da sexuelle Gefühle empfunden habe, dass mir das ganz einfach gut getan hat und dass ich das in dem Sinn eigentlich angenommen habe. Ab wann hast du sexuelle Gefühle empfunden? In welchem Alter warst du? Ich denke schon als Kind, also ich kann mich so an das Alter von 8, 9 erinnern, wo es mir wirklich gut getan hat, wenn er mich angefasst hat. Ist er mit dir, also ich meine, ich möchte das nicht missverstanden wissen, all das, was mit dir passiert ist, ist ein ungeheurer Gewaltakt. Dennoch frage ich dich, ist er mit dir währenddessen auch gewalttätig, hatte umgegangen oder ist er mit dir zärtlich umgegangen? Nee, Zärtlichkeit habe ich in meinem Leben nie erfahren. Hat er dich auch währenddessen geschlagen oder irgendwelche schlimmen Sachen zu? Ja, also wenn er nachts zu mir gekommen ist, da hat er mich immer gestreichelt. Ich habe mich schlafen gestellt, weil ich ganz einfach Angst vor ihm gehabt habe. Und habe das einfach über mich ergehen lassen und danach ist er eingeschlafen. Ich kann mich immer nur so an das schwere Atmen von ihm erinnern und an den Alkoholgeruch. Und ich bin wie gelähmt im Bett gelegen und konnte einfach nichts tun. Und es gab ja auch niemanden, mit dem ich, wo ich drüber reden konnte, oder? Und der Mann lag dann neben dir im Bett? Mhm. Hat er dich zu Dingen auch gezwungen? Oder hast du das alles ausschließlich über dich ergehen lassen? Oder musstest du auch Handlungen an ihm vollziehen? Nee, ich habe eigentlich alles über mich ergehen lassen. Mhm. Wie kam es denn dann zu dem Ende? Du sagtest gerade, du bist ausgezogen von zu Hause? Mhm. Ja, aber da hat es angefangen, da habe ich dann mich eigentlich mit meinem Vater sehr gut verstanden. Mhm. Also weil ja die ganze Gewalt und der Druck eigentlich weg war. Und es kam ja also keine sexuellen Handlungen mehr, also so intime Handlungen. Obwohl du gerade gesagt hast, dass er ab und an dich dann noch hat kommen lassen, ne? Und hat gesagt, er wollte mit dir schlafen. Ja, also er hat die Andeutungen gemacht. Und das hast du Und er hat mich auch immer wieder angefasst und ich habe mir das gefallen lassen. Ich habe mir das jahrelang wirklich gefallen lassen. Wie alt warst du denn, als du definitiv gesagt hast, jetzt ist Ende? 26. 26? Mhm. Hast du deinen Vater angezeigt? Ja, vor ein paar Wochen. Mhm. Hast du selbst Kinder? Ja. 3 Kinder. Hast du das Gefühl, dass all das, was dir angetan wurde, dass sich das auch abfärbt jetzt auf dich und deine Erziehung und deine Familie? Das hat sich abgefärbt. Unsere älteste Tochter ist auch sexuell missbraucht worden. Von wem? Ich denke von meinem Stiefvater. Von dem Stiefvater? Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass er es war. Ich hatte ja eigentlich so jetzt die Jahre, wo ich immer daheim gelebt habe. Also von deinem Stiefvater, ja. Ne? Und von demselben Mann? Mhm. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es war. Welche Indizien hast du denn? Gegen ihn, nur die Aussage von meiner Tochter. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist 7. 7? Mhm. Mein Gott, was für ein Unglück. Was ist denn jetzt im Moment mit deinem Stiefvater? Ist er in Untersuchungshaft oder? Nee, überhaupt nichts. Das wird zwar gegen ihn ermittelt, aber bisher ohne Ergebnis, also. Wenn du so ein Martyrium hinter dir hast, war es für dich denn überhaupt möglich, dann eine normale Beziehung zu einem Mann, sprich dann zu deinem Mann, aufzubauen? Zu meinem Mann, ja. Das ging. Mhm. Wann hast du den kennengelernt? Vor 8 Jahren. Ja. Ich hatte vorher Schwierigkeiten, ich hatte 10 Jahre lang einen Freund. Also du hast ihn kennengelernt, nachdem der sexuelle Kontakt mit deinem Stiefvater aufgehört hat? Nee, er hat durch ihn aufgehört. Ach so. Weil das war eigentlich der erste Mensch, wo ich von mir aus sagen muss, wo ich über alles lieb und zu dem ich es wirklich hinzogen kann. Aber du hast in deiner Jugend ausschließlich sexuellen Kontakt mit deinem Stiefvater gehabt, nicht? Ist das nee, so? In der Kindheit. Und in der Kindheit, ne? In der Kindheit. Und in der Jugend war es so, da kam es nur zum Anfassen. Mhm. Aber eben das Anfassen war das, was bei mir die Gefühle ausgelöst hat. Mhm. Aber du hattest, und worauf ich hinaus wollte, keinen Freund oder keine andere? Doch, ich hatte einen Freund, aber den habe ich von vornherein abgelehnt. Mhm. Also zu dem kam nie eine richtige Beziehung zustande. Mhm. Ich wollte Menschen gar nicht. Mhm. Für mich war nur die Liebe zu meinem Stiefvater da. Das muss ich dich nochmal fragen, weil ich das gerade jetzt nicht ganz richtig auf die Reihe bekomme. Du sagtest, dass du ausschließlich als Kind mit ihm sexuell verkehren musstest. Mhm. Also nicht mehr, als du 14, 15, 16, 17 warst. Ja, ich bin mit 17 ausgezogen und bis dahin ging es doch sexuell dahin, Verkehr. Ja, dann, so habe ich es dann doch richtig verstanden. Nach dem Auszug kam es dann nur noch zur Berührung. So, jetzt. Ich aber eigentlich für mich in dem Sinn, wie soll man das sagen, angenommen habe. Mhm. Du machst dir viele Vorwürfe. Sehr viele, ja. Mhm. Ich fühle mich auch schuldig dran, was unserer Tochter passiert ist. Weil das, was ich nicht verstehen kann, nach dem, was du da durchgemacht hast, dass du überhaupt die Tochter in die Nähe dieses Mannes hast kommen lassen. Das ist das, was ich bei mir auch nicht verstehe. Mhm. Ich war eigentlich immer der Meinung, das von meinem Stiefvater zu mir, das betrifft nur mich. Mhm. Also aber ich verstehe auch nicht, dass dein Mann, der ist ja nun informiert von... Der hat es erst vor kurzem von mir erfahren. der wusste es die ganze Zeit über nicht. Er hat mich am Anfang von unserer Beziehung gefragt, ob ich mal sexuell missbraucht worden bin. Und ich habe das abgestritten, weil ich ganz einfach nicht die Kraft gehabt, zu all dem zu stehen, was mir passiert ist. Du sagtest nämlich vorhin, dass dein Mann dich da quasi rausgeholt hat. Mhm. Aber ohne, dass du es ihm am Anfang richtig offenbart hast. Nee, habe ich nicht. Mhm. Obwohl ich mir da heute noch Vorwurf mache, dass ich das nicht von Anfang an gesagt habe. Also in dir und über dir ist eine Riesenanhäufung von Vorwürfen, von Verletztheit, von Trauer, von Wut wahrscheinlich auch. Mhm. Was empfindest du denn diesem Mann heute gegenüber? Riesengroßer Hass. Mhm. Er hat dir das angetan und vermutlich deinem Kind auch noch. Mhm. Ich habe Momente, da denke ich, ich muss zu ihm fahren und muss quälen und muss ihm das Ganze, was er zumindest mir angetan hat und vielleicht auch meiner Tochter angetan hat, muss ihm alles zurückgeben. Aber ich denke immer wieder, wenn ich ganz normal bin, dann das kann ich nicht, da habe ich nicht das Recht dazu. Er muss die Strafe von woanders kriegen. Was meinst du denn, was wäre die richtige Strafe? Ach, weiß ich nicht. Mhm. Ich denke mal, so einen Menschen ins Gefängnis zu stecken, ist nur die richtige Strafe. Ist nicht die richtige Strafe? Nee. Sondern? Kann ich nicht sagen. Aber ich hab teilweise solche Hassgedanken in mir, dass ich gar keine normale Gedanken fassen kann. Und also die Anzeige läuft jetzt im Moment. Mhm. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mhm. Ja. Du bist in therapeutischen Händen. Mhm. Aber ich habe so den Eindruck, dass du das Gefühl hast, dass dir das gar nicht im Moment richtig hilft. Ist das so? Nee, das sind die Abstände einfach zu groß. Ich habe einmal in der Woche Therapietermin. Mhm. Und die restlichen Tage, da wird man ganz einfach allein gelassen mit seinem Problem. Jetzt habe ich zwar so eine psychosomatische Gruppe beantragt, wo ich wirklich hoffe, jeden Tag betreut zu werden. Mhm. Aber das Problem ist, die Krankenkassen lassen sich da Zeit damit. Mhm. Hast du denn noch mehrere Kinder? Drei insgesamt. Und ich bin im fünften Monat schwanger. Mhm. Liebe Andrea, das ist eine sehr schlimme Situation, in der du im Moment hängst. Ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ausführlich sprichst. Mhm. Na, wäre toll. Ich finde richtig und ich finde gut und finde auch sehr mutig von dir, dass du den Mann angezeigt hast. Ich hatte gerade immer noch eine Frage, die mich bewegt hat. Was ist in all dieser ganzen Zeit eigentlich, welche Rolle hat deine Mutter gespielt in den letzten Jahren? Für mich gar keine. Als sie jetzt von der Anzeige erfahren hat, wie hat sie darauf reagiert? Ich habe noch nie ein richtiges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt und ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Machst du ihr auch große Vorwürfe, dass sie vermutlich das hat nicht verhindert? Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich mir, sie hat ja genauso Angst vor ihrem Kind. Vielleicht war sie gar nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Mhm. Also, liebe Andrea, du wirst gleich von uns nochmal zurückgerufen. Mhm. Du legst jetzt auf. Mhm. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du noch mehr Hilfe bekommst. Und ich hoffe auch, dass dieses Verfahren, das wird sicher sehr schmerzlich werden, weil du sehr viele Dinge erzählen wirst müssen. Und das kommt dann wieder alles hoch, was du erlebt und erlitten hast. Dass du die Kraft dazu hast und die Ausdauer. Mhm. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Tschüss, Andrea. Tschüss. Es ist am Telefon jetzt Markus, 22 Jahre alt. Hallo Markus. Markus? Hallo? Irgendjemand ist da? Hallo! Markus? Hallo Markus? Da stimmte was nicht. Dann machen wir weiter mit Timo. Und Timo ist 16 Jahre alt. Hallo, Jürgen. Timo, ja. Erstmal ganz großes Kompliment an deine Sendung. Also, vielen Dank. Du machst es echt gut. Und dann wollte ich mich gleich mal beschweren über diesen komischen Mehmet-Hamster-Aufschlitzer. Mhm. Also, das fand ich wirklich schlimm. Mhm. Also, dass der da anruft, das war schon richtig, dass du da aufgelegt hast, beendet hast. Ich glaube, das fanden wir alle. Dass der das dann auch gleichgestellt hat mit irgendwelchen Sexpraktiken, also das fand ich dann auch schlimm. Mhm. Fand ich dann nicht so gut. Na gut, das war jetzt erstmal nebensächlich und... Mhm. dann finde ich super, dass du Simpsons-Fan bist. So, ich glaube, ich mache mich sehr beliebt damit, dass ich diese Serie sogar nicht mag. Ja, das ist ja auch die einzige Zeichentrickserie, die im deutschen Fernsehen die man sich angucken kann. Ja, ich jedenfalls. Ist das so. Wenn man, also für Erwachsene und auch für Kinder, finde ich. Ja, ja, natürlich, ja. Weil Kinder kommen dabei nicht zu Schaden und Erwachsene verstehen halt die eingebauten Witze, die da drin sind. Wollen wir uns jetzt über Simpsons unterhalten? War das der... Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wollte ich mal fragen, wen du eigentlich von den Simpsons am besten findest. Humor. Hä? Humor. Ja, das finde ich auch am besten. Habe ich mir gedacht. Also wenn schon dann Humor. Ja, der ist auch am witzigsten. Ja. Verfolgst du denn die Serie jede Woche? Ja, ich habe, der Freund von meiner Schwester, der nimmt die immer auf und ich gucke mir die abends meistens an. Aber es gibt ja viele böse Dinge so zwischen den Zeilen, ne, die dort gesagt werden und zum Ausdruck kommen. Ja, schon. Also das ist, dann ist es doch eigentlich eher eine Serie, glaube ich, manchmal auch eher für etwas Ältere schon. Also ja, aber nicht für die ganz Kleinen. Kleine Kinder freuen sich darüber auch. Die freuen sich auch und die blicken. Schön bunt. Ja, genau, ja. Wie bist du auf die Simpsons gestoßen? Ich? Also ich habe irgendwann mal die erste Sendung gesehen, als die auf ZDF liefen. Ich habe eigentlich da so total die dämliche Kinderserie erwartet und dann fand ich die damals schon ziemlich gut. Gibt es eine Story, an die du dich besonders gut erinnerst und wo du sagst, das ist meine Lieblingsfolge gewesen? Also es gibt ziemlich viele gute Folgen davon, welche ich ziemlich geil fand. Da geht Humor auf dem Clown College. Aha. Hast du die gesehen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe so viel gesehen, weil ich krieg's gar nicht mal so. Fährt da so an, also überall so an so Werbeplakaten vorbei, irgendwas mit Rindfleisch, ja, genau. Und sonst sowas. Und dann so, Und dann hat er sich, dann kauft er sich halt alles und dann, nee, aber auf das Clown College gehe ich nicht und dann sieht er alle so als Clowns. Dann ist er irgendwie, da kommt Lenny angelaufen, Huma, der ganze Abteil brennt, und sieht ihn so als Clown und diese dänische Musik, wird dann einfach super geil. Ja. Und dann die Leute brennen da hinten und regeln sich auf dem Boden rum und er sieht das so, als ob die da rumtanzen. Also Timo, jetzt wollen wir nicht die langweilen, die von Simpsons keine Ahnung haben. Wir beide könnten uns wahrscheinlich stundenlang darüber unterhalten. Ja, klar. Du bist auf jeden Fall ein Fan, freust dich, dass ich auch ein Fan bin. Ich hätte auch gerne ein besseres Thema. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme. Ja. Mein richtiges Thema wäre erst eigentlich was zu Bärbel Schäfer. Soll ich das jetzt gleich sagen, oder? Ja, da würde ich dir raten, ruf am Freitag an. Am Freitag nochmal? Ja, am Freitag. Da ist das Thema, Hauptthema Bärbel Schäfer. Wollen wir es so machen? Kann ich das jetzt schon mal sagen? Also, nee, sag's jetzt noch nicht, am Freitag. Oh, ich das nicht ausrichten dann? Ja, okay, dann sag's. Vielleicht kommst du ja gar nicht durch am Freitag. Also mich hat das so angekotzt. Da gab's letztens eine Sendung, ich weiß nicht, ob das eine Wiederholung war, über Teenies. Und dass sie sowas im Fernsehen zeigen dürfen. Also total die bescheuerten, erstmal dann noch so Punks, die ja die Teenies scheiße fanden, die aber selber kein einziges vernünftiges Argument gebracht hatten. Also das hat mich so angekotzt. Und also, die dümmsten Sachen, und dass die Bärbel Schäfer dann auch noch versucht, aus den dümmsten Aussagen von diesen komischen Klappstühlen da noch irgendwie einen Sinn zu sehen. Also du bist richtig, du fandest es völlig bescheuert. Ich hätte da am liebsten irgendwann, ich hätte den Fernseher am liebsten kaputt gemacht. Also ich werde dir ausrichten, dass Timo die Sendung über Teenies völlig bescheuert fand. Ja, oder Timo. Also ein Satz, der war ja auch super. Wer Baggy-Hosen trägt, ist selbstbewusst. Ja, seltsame These, ne? Timo, danke für deinen Anruf. Alles klar. Mach's gut. Mach so weiter. Okay. Tschüss. Ciao. Also, Stichwort Bärbel Schäfer. Wir haben am Freitag, sage ich euch jetzt schon mal, Bärbel Schäfer akustisch als Stargast hier bei uns. Und ihr, die ihr diese Sendung kennt, wisst, wie das abgeht. Aber den anderen sage ich es nochmal. Ihr könnt dann etwa 40 Minuten hier bei mir zum Thema Bärbel Schäfer anrufen, Fragen formulieren, Kritik loswerden, was auch immer, euch zu Bärbel Schäfer äußern. Und die Bärbel wird von zu Hause aus diese Sendung sich anschauen und etwa 20 Minuten vor zwei bin ich dann mit ihr verbunden und werde über all das mit ihr plauschen und reden, was vorher gesagt oder gefragt wurde. Und es gibt noch eine Neuerung. Wir führen am Freitag das Bildtelefon hier ein und wir werden dann in einem kleinen Ausschnitt im Fernsehen oben links auf dem Bildschirm oder rechts, nee, links ist es, glaube ich, Bärbel Schäfer sehen können. Jetzt geht's weiter mit Jörg und Jörg ist 21 Jahre alt. Hallo Jörg. Hi Jürgen. Hallo. Jörg, ja. Dein Thema. Mein Thema. Was macht man in der Verzweiflung, in der Hoffnungslosigkeit auf einem Weg, der vor einem liegt, der so ins Ungewisse führt, dass man darüber eigentlich wahnsinnig werden könnte? Jetzt reden wir mal nicht abstrakt, sondern sag mal konkret. In welcher Situation bist du? In welcher Situation ich bin? Vom Grund her Einsamkeit. Keine Freunde, keine Familie in dem Sinne. und ja, niemanden mehr. Was machst du vom Beruf? Arbeitslos, Sozialhilfeempfänger. Ja. Aber kann sich ja, das Ding hier leisten, wo mich anrufe. Ja. Bitte? Aber kann sich ein Handy leisten. Bis zur nächsten Rechnung. Ja, das ist ein bisschen so, die Leute, die mich kennen, die regen schon noch drüber auf, dass ich dann in der Situation mir so ein Ding leiste. Würde ich mich jetzt auch ein bisschen wundern, warum hast du ein Handy? Warum? Ja, weil ich jetzt knapp seitdem ich hier bin, also circa 9 Monate kein Telefon hatte und das noch einsamer war. Und so kann man wenigstens mal ab und zu anrufen und ein Stück Freiheit. Und da ich so alleine bin, mich aber ein normaler Telefonanschluss wäre doch billiger als ein Handy, oder? Wäre billiger, ja, ist richtig. Und warum dein Handy? Vertiefen wir das jetzt mal. Warum dein Handy? Warum Handy? Ja. Damit ich eigentlich mal erreichbar bin, falls es tatsächlich mal denjenigen oder diejenigen gibt, die... Also, richtige Einsamkeit. Das heißt, du hast keine Freunde, ja. Aber irgendwelche Leute offensichtlich ja, die dich dann über dein Handy anrufen. Nö. Hä? Seitdem ich das Ding habe ich halt nur 5-mal geklingelt. Und ich habe das jetzt seit 3 Monaten, fast 4. Mhm. Und was ist mit der Familie? Was ist mit der Familie? Die wollen nichts mit mir zu tun haben. Die wollen nichts mit dir zu tun haben? Obwohl sie nur 2 Häuser weiter wohnen. Wir müssen mal irgendwie was nochmal, also diese Leitung ist mir zu schlecht. Zu schlecht? Ja. Oh, ich, Jürgen. Die, zu schlecht. Das rauscht zu seltsam. Ja. Wo bist du gleich? Du bist zu Hause im Moment. Ne, ich bin mitten auf der Landstraße in Konzen. Du bist auf der Landstraße? Ja, das, ich weiß nicht, ob eine Bundesstraße ist oder so. Das ist auf jeden Fall eine Haltestelle und so. Und was machst du auf der Landstraße? Was ich auf der Landstraße mache? Ja. Ich habe mir vorgestellt, mich einfach mit meinem Rucksack jetzt Richtung Aachen aufzumachen, um da irgendwo einen alten Freund zu finden oder überhaupt irgendjemanden, bei dem ich ein Nachtlager aufschlagen kann. Also du hast gar keine Wohnung mehr? Nee, bin ich eben rausgeflogen. Du bist ja heute rausgeflogen? Ja, so um 11 Uhr kann das sein, ja. Warum bist du da rausgeflogen? War das ein Zimmer? Eine eigene? Ja. Das war deine eigene Wohnung? Ja, der Vermieter hatte mich aufgenommen und... Da habe ich dann seit Juli gewohnt und da der Mann im Ernst zu arbeiten war und Frau und Kind nur da waren, kannst du dir vielleicht vorstellen, so Frau, junger Bursche und hallo und warum machst du nicht und so. Und ich habe mich dagegen gewehrt, mit der Frau mich einzulassen und das ist dann bis heute dann so weit gekommen, dass ich eben gegangen wurde. Das heißt, du hängst jetzt völlig in der Luft und bist obdachlos. Du bist obdachlos jetzt. Obdachlos, arbeitslos. Und jetzt auf dem Weg, das ist ja abgefahren, du bist jetzt auf der Wanderung nach Aachen? Ja. Und wie viele Kilometer sind das noch bis Aachen? Von da? Ja, 28. 28, das willst du jetzt heute Nacht noch schaffen? Glaube ich mir, die schaffe ich. Und du hast in Aachen einen Freund, sagst du, bei dem du eventuell unterkommen könntest? Freund, ne, das Wort ist ein bisschen hochgegriffen. Alte Bekannte. Ja eben, du sagst ja gerade so. Aachen, guck mal, Aachen, ich weiß nicht, ob du die Eifel kennst, Aachen ist allein von dem Standpunkt her, da sind Menschen, das ist, da kann, Herrgott, da tausche mich sogar die Leute, die an mir vorbeilaufen, auf Fahren anzuhalten, hör mal, kannst du mich nicht mitnehmen, ich brauche einen Nachtlager, ich muss morgen Arbeit suchen, ich muss dies und jenes, aber hier kannst du mich nicht einfach aufnehmen, aber hier, das ist utopisch, sowas überhaupt vorzustellen, hier überhaupt zu bringen. Die Leitung wird immer schlechter, Jörg. Ich weiß jetzt gar nicht, ich würde gerne mit dir jetzt weiter mich unterhalten. Wie soll es denn, versuchen wir das nochmal, vielleicht ein bisschen deutlicher noch zu reden, wie soll es denn jetzt weitergehen? Du musst ja jetzt irgendetwas unternehmen, irgendwas machen. Wie weitergehen soll, meine Ziele, die sind natürlich klar gesteckt. Ich versuche schon seit Monaten, mir da irgendwo hier Arbeit zu suchen, dies und jenes. Nur die Ziele, die ich hätte, wären Zivildienst, aber das wäre dann hier ein Sinnrad zu machen, aber... finanziell und dies und jenes nicht möglich und... Halt verstehen, also, warum kannst du keinen Zivildienst machen? Bitte? Warum machst du keinen Zivildienst? Ich will den ja machen, aber das ist vom Planung her, das hat bis heute nicht funktioniert. Ich hatte da schon dran gedacht, die Ziele sind ja auch da, ich jetzt was Vernünftiges vorhabe, mir eine Bleibe suchen, arbeiten gehen, vernünftigen ein und dies und jenes, das ist alles da. Hast du denn irgendwas gelernt früher? Ja, auf Feinseite Weltbezeichnung, Industriemechaniker. Abgeschlossen? Ja. Ja. Mit Berufsschulabzug und allem drum und dran. Du wirst jetzt, wenn du in Aachen bist, irgendwas unternehmen müssen. Wirst du versuchen, eine Arbeit zu finden, einen Job zu finden? Das ist glaube ich, logisch, weil man muss irgendwo von leben. Ne? Pass mal auf, Jörg, das bricht mir immer weiter weg. Wir versuchen, dich gleich nochmal anzurufen. Du bist ja, wir haben ja deine Nummer, wir versuchen es gleich nochmal. Mhm. Wenn es nicht mehr klappen sollte, erstmal toi toi toi, aber vielleicht reden wir gleich nochmal miteinander. Okay? Ja, mal, danke, dass ich mal erreicht habe. Ich habe schon so oft versucht mal, aber die Themen, die mir am Kopf rumschwirrten, die waren mir, glaube ich, irgendwie immer. Mhm. Ich muss wohl sagen, noch falsch, was mir überhaupt. Mhm. Dein Job ist echt spitze, also ich könnte mir echt nicht vorstellen, jeden Abend da zu sitzen und mir die Probleme von allen Menschen einzuhören und dann so cool, so gelassen und drauf zu wirken, drauf zu anzunehmen und drüber zu denken und reden. Also ist schon spitze. Danke dir sehr. Okay. Und vielleicht klappt es gleich nochmal. Ansonsten wünsche ich dir wirklich viel Glück, richtig Glück. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1:30 Uhr. 1:31 Uhr ganz genau. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talk Radio Domian. Heute Nacht offene Sendung. Ihr könnt hier einfach bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die Telefonnummer lautet 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt bin ich verbunden mit Irmela, 68 Jahre alt. Hallo. Ja, hier ist Irmela. Ja. Hallo Domian. Hallo. Ich weiß nicht, ob es sehr klug ist, von mir anzurufen, da mein Name nicht sehr geläufig ist. Könnten viele Leute zugucken, die um diese Zeit auch sind. Ja. Aber ich habe wirklich ein Problem. Ich bin mit 63 Jahren Witwe geworden, bin Mutter von 5 Kindern, war 40 Jahre mit meinem Mann gut verheiratet. Ja. Wir haben uns kennengelernt, 51, hatten beide Lungen-TB. Und haben eigentlich das Leben so ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Ja. Dann habe ich vor 4 Jahren einen Herrn kennengelernt und habe gedacht, also ich hatte mich in ihn verliebt. Er hat mich aber dann sehr ausgenommen und ich war ihm eigentlich sehr hörig, bis ich dann doch den Absprung geschafft habe und hatte mir vorgenommen, mich eigentlich nie wieder, sagen wir mal so, zu verlieben. Und vor einem halben Jahr ist es dann halt doch passiert, dass ich jemanden kennenlernte, der eigentlich auf Anhieb gar nicht mein Typ war. Und erst so, sagen wir mal, auf den dritten Blick sympathisch wirkte und so weiter. Ja. Dieser Mann ist aber Junggeselle, hatte aber, sagen wir mal, immer ja zweimal Beziehungen, so 10 Jahre mit Frauen, und die auch Kinder hatten. Mhm. Und durch Zufall habe ich durch eine Kollegin dann erfahren, als ich ihn gerade kennenlernte, dass er noch während der Beziehung mit seiner letzten Ex schon nach anderen Frauen guckt und sie seiner alten Mutter vorstellt. Also er ist Einzelkind und die Mutter ist wohl Kriegerwitwe. Mhm. Und ich meine, wir verstehen uns so ganz gut, bloß ich bin halt eben misstrauisch. Du bist misstrauisch. Hast du ihn denn darauf mal angesprochen? Ja, natürlich. Ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, wie alt ich bin, sofort. Und er ist erst 55, ist auch noch im Arbeitsprozess, ist im Moment zwar krank, also irgendwas mit dem Herzen, und ich halte auch hundertprozentig zu ihm. Aber wenn ich ihn denn zur Unzeit anrufe, wenn es ihm nicht passt, dann sagt er entweder, ich spioniere ihm nach, und dann sage ich, wieso? Ich sage, muss ich das? Nein, natürlich nicht, aber das ist natürlich dieses gewisse Misstrauen, das von dem anderen Mann geblieben ist, da mein Mann eben sehr ehrlich war und ich es auch bin. Hast du denn, das war gerade meine Frage auch, dieses Misstrauen immer so richtig vor Augen geführt? Ja, und ich habe gesagt, ich bin misstrauisch. Und wie verteidigt er sich dann? Dann sagt er immer, das hast du nicht nötig, ich bin ehrlich zu dir. Na gut, aber du hast ja das Beispiel, was du mir auch gerade erzählt hast von früher, wie er sich da verhalten hat. Das habe ich ihm gesagt. Ja, und wie äußert er sich dann? Da sagte er, nein, so war das ja nun nicht. Und also er redet sich da raus. Ja, er sagte, so war das nicht, ich hatte da eine Krise. Und dann irgendwann habe ich ihn auch darauf angesprochen, ja, und wie stellst du dir unsere Beziehung vor? Ich bin dann nun so viel älter, bleibst du bei mir? Wie viele Jahre oder so ungefähr, weil ich ja praktisch ein ganzes Leben mit einem Mann verbracht habe. Und dann sagt er, ja, das weiß ich noch nicht, ein, zwei Jahre, vielleicht auch drei und vier, aber dann bist du ja vielleicht inzwischen zu alt. Das sagt er? Ja, und dann suche ich mir vielleicht eine 50-Jährige und dann habe ich prompt gesagt, wenn du dann noch eine kriegst. Wie, das hat er wirklich ernsthaft zu dir gesagt? Ja, nicht als Scherz, es war nachts und da hatte ich ihm dann gesagt, also war ich fast drauf und dran zu sagen, also dann nimm deine Sachen und geh. Also ich finde das sehr beleidigend. Dass es ist auch beleidigend und ich habe Im Klartext heißt das, er nutzt dich eine ganze Weile aus und wenn du dann zu alt für ihn geworden bist, dann wirft er dich weg und holt sich eine neue. Ja, würde ich an deiner Stelle aber auch ausgesprochen skeptisch werden. Ja, ich meine, ich bin es auch. Und dann sagt er nur immer, ich bin eifersüchtig. Und sage ich, das gebe ich auch zu. Warum soll ich nicht zugeben, dass ich eifersüchtig bin? Aber ich sage, von dem anderen Mann bin ich 4 Jahre betrogen worden. Ich bin da meinetwegen so wie heute hingegangen und habe ihm die Wäsche gemacht und gekocht und eingekauft. Und Irmela, wie nah ist denn euer Kontakt im Moment? Wie oft seht ihr euch? Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Ja. Er lebt nicht in deiner Stadt? Nein, ich wohne in einem Dorf. Und er wohnt im Raum, bei Osnabrück. Und wir sind ziemlich weit von, und ich habe auch kein Auto und auch keinen Führerschein. Ich bin schon darauf angewiesen, dass er kommt. Ist es denn dann, wenn er da ist, wenn er bei dir ist, ist es denn schön und entspannt? Es ist schön, wir verstehen uns dann gut, wir zanken uns dann auch nicht. Wir zanken uns eigentlich nur am Telefon, also wir rufen uns jeden Tag an, immer abwechselnd, weil er ist aus den neuen Bundesländern. Und hat auch wohl nicht den Job gekriegt, den er haben wollte. Und ist eigentlich, ich würde mal sagen, sehr negativ eingestellt, ja? Negativ, inwiefern? Ja, alles, was hier ist, ist nicht gut. Ach so. Und wenn ich ihm dann sage, da ich ja nun eigentlich ein sehr schweres Leben hinter mir habe, wenn ich ihm dann sage, mein Gott, sei doch dankbar, dass du einen Job hast und dass du ein Dach über dem Kopf hast und hast was zu essen, hast ein Auto. Also ein Nörgler ist es. Bitte? Ein Nörgler. Nein, wie soll man, er ist sehr negativ eingestellt. Ja. Und er kann sich überhaupt nicht freuen, auch nicht über Kleinigkeiten. Nur wenn ich mit ihm zusammen bin, er geht auch mit mir Händchen in Händchen. Das Einzige, was, ich meine, ich wollte gerade so sagen, wenn du ihn da vielleicht ein bisschen nervst mit deiner Eifersucht, solltest du dich da ein bisschen zurücknehmen. Was mich aber jetzt wirklich sehr irritiert hat, ist dieser Satz von ihm, ich hole mir dann irgendwann eine 50-Jährige. Ja. Darüber hinwegzugehen an deiner Stelle fiel mir sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich meine, ich bin von dem anderen schon so beleidigt worden, so schlimm, dass ich mir sogar einen Anwalt genommen habe. Und ich denke immer, ich bin noch eine ziemlich attraktive Frau. Also du weißt im Klartext jetzt gar nicht so richtig, wie du dich weiter verhalten sollst. Nein, ich weiß nicht. Also ich möchte ihn einerseits nicht verlieren, weil er eigentlich sehr anständig ist. Also er beleidigt mich so nie, er geht mit mir aus, auch er zeigt sich mit mir bei meinen erwachsenen Kindern. Irmela, ich würde dieses nochmal mit ihm thematisieren und würde auch sagen, dass dich das sehr gekränkt hat. Hab ich schon. Hast du irgendwas, hat er sich denn entschuldigt darauf? Ja, das tut er immer. Das tut er immer. Er entschuldigt sich immer oder wenn wir uns wirklich ordentlich gezopft haben. Sagen wir mal, vielleicht ist es ihm auch irgendwie so rausgerutscht, im Eifer des Gefechtes. Vielleicht, möglich. Ne? Vielleicht bin ich ihm auch auf den Wecker gegangen. Ja, vielleicht. Deshalb würde ich sagen, nach all dem, was du so geschildert hast, auch, dass es so nett ist, wenn ihr dann zusammen seid, dem Ganzen mit der Portion Skepsis, aber auch nicht übertriebener Skepsis, doch noch eine Chance zu geben und sich das mal in Ruhe weiterentwickeln zu lassen. Mhm. Es sind ja erstmal nur die Wochenende, das ist ja auch ganz gut, ihr hängt euch gar nicht so oft da auf der Pelle. Ja. Und einfach mal noch das nächste Jahr abwarten, mit offenen Augen, aber auch nicht zu sehr, damit du ihn nicht nervst. Ja, das finde ich auch wichtig, dass er nicht sich provoziert fühlt. Ja, er fühlt sich vielleicht von mir ein bisschen, wie sagen meine Kinder immer, eingeengt. Ja, dass du dich ein bisschen zurücknimmst und mal das Ganze sich entwickeln lässt. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Erstmal. Und dann muss man weitersehen in einem halben Jahr. Ja, ich will mal hoffen, dass das klappt. Denn es ist wirklich so, ich bin nach dem Tode meines Mannes das erste Mal im Leben wieder tanzen gegangen. Mein Mann konnte nicht tanzen. Das braucht er nicht. Mein Mann war 1,86 groß, also wir haben... Auch meine Kinder sind riesen, bis auf eine Tochter. Und ich habe an und für sich, ich will nicht sagen, immer ein himmelhochjauchzende Ehe gehabt, aber eine funktionierende. Ich wünsche dir, dass dieser neue Kontakt vielleicht nicht himmelhochjauchzend, aber dass er richtig schön sich weiterentwickelt. Alles Gute. Ich hoffe es. Tschüss, Irmela. Ich danke dir und du bringst eine ganz tolle Sendung. Ich muss sagen, wenn ich nachts mal wieder nicht schlafen kann, werde ich an dich denken. Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss, Irmela. Tschüss. Tschüss. Martin, 30 Jahre alt. Hallo. Hallo, Martin. Dein Thema. Meine Freundin ist in der letzten Woche Sonntag nach Mallorca geflogen. Also sie hatte eine Woche Urlaub. Mhm. Und da ich keinen Urlaub nehmen kann im Moment, habe ich gesagt, okay, fahr du eine Woche weg, du hast mir gearbeitet dieses Jahr. Mhm. Ist okay. Dann hat sich das, sagen wir mal, zugespitzt, dass sie Sonntag wiedergekommen ist, jetzt diesen Sonntag. Ja. Also vorgestern hat sie abgeholt vom Flughafen. Mhm. Montag ist sie direkt wieder zurückgeflogen, Standby, nach Palma, nach Mallorca und wohnt da bei, weiß ich nicht, zwei Leuten, die sie da kennengelernt hat. Die, sie kam Sonntag und ist Montag schon wieder zurückgeflogen? Genau. Mit welcher Begründung? Wir haben also seit Anfang des Jahres eigentlich ziemlich einen Stress, sagen wir mal. Mhm. Und in der Woche ist ihr da wohl einiges klar geworden, wobei ich sagen muss, das hat erst zum Ende der Woche so umschwenkte. Ja, hat sie denn jetzt gesagt, sie will sich von dir trennen? Oder was? Mit welchen Worten hat sie sich dann verabschiedet? Ja, ich weiß es nicht. Also sie weiß nicht, ob sie sich trennen will. Ich weiß es auch nicht. Also sie will einfach im Moment noch ein bisschen Zeit haben. Genau. Für wie lange plant sie denn jetzt nochmal da zu sein? Erstmal bis Montag bzw. Anfang nächster Woche. Und du bist ziemlich durch den Wind, ne? Ziemlich. Weil du gar nicht weißt, was nun los ist. Deswegen habt ihr den Stress eigentlich, ihr beiden? Eigentlich wegen, weil wir ziemlich gegensätzlich sind, also weil wir ziemlich unterschiedlich sind. Mhm. Sie erzählt sehr viel und will sich... Und du bist eher der ruhige Typ. Genau. Mhm. Und wie lange seid ihr zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre? Mhm. Würdest du denn gerne mit ihr zusammenbleiben noch? Ja, ich denke schon. Aber du bist ja auch nicht ganz sicher. Nee, also Montagabend, sie ist dann mit unserem Auto zum Flughafen gefahren, Montag. Ich habe sie Montagabend abgeholt. Wäre ich am liebsten dann vor die Mauer gefahren. Gestern war es mir dann völlig egal, ob sie wiederkommt. Und heute wäre schon schön. Wäre schon schön, ja. Ich meine, 6 Jahre ist eine lange Zeit und da sind auch viele Sachen... Da hat man sich aneinander gewöhnt und so. Ich meine, gut ist ja, vielleicht ist das gar nicht so die schlechteste Lösung, dass sie jetzt nochmal weggefahren ist, damit sie für sich auch ein bisschen Klarheit gewinnt. Und vielleicht solltest du die Zeit nutzen, auch für dich irgendwie mehr ins Reine zu kommen, in welche Richtung du zumindest tendierst. Ja, das Problem ist, dass ich nicht genau weiß, in welcher Umgebung sie sich jetzt aufhält. Also. Das heißt, da ist auch Eifersucht im Spiel. Nicht Eifersucht, sondern eher Angst, dass sie beeinflusst wird, von Leuten oder... Naja, da würde ich mir nicht so Sorgen machen. Ich glaube, in grundsätzlichen Sachen, wenn das Herz noch für dich bei ihr schlägt, dann werden das auch keine anderen Leute groß beeinflussen können in einer Woche, bin ich ganz sicher. Sie hat sich in einer Woche 180 Grad gedreht, also innerhalb von 2 Tagen. In ihren Ansichten, im Verhalten und... Warte mal die paar Tage noch ab, bis sie wiederkommt. Und dann steht euch sowieso wahrscheinlich noch ein übler Prozess bevor, wenn man so lange zusammen war und sich dann trennt, ist das immer schmerzhaft und schrecklich und dramatisch. Dann musst du erstmal abwarten, was sie sagt und zu welchem Resultat sie für sich gekommen ist. Und dann beginnt ja die Auseinandersetzung erst. Im Moment kannst du gar nicht viel machen, erstmal warten. Und für dich entscheiden, ich will oder ich will vielleicht auch nicht. Mehr ist nicht drin. Ja, aber ist schon ganz schön krass, so eine Aktion zu bringen. Ja, ja klar, aber so sind die Menschen. Das passiert halt ab und an. Jetzt ist sie wie lange weg, genau bis zum? Ja, Montag bzw. Dienstag, Mittwoch, also Anfang der Woche. Also das sind jetzt noch ein paar harte, üble Tage für dich, aber du musst jetzt erstmal bei Sinnen bleiben, ne, und nicht durchdrehen und dann mit ihr richtig Tacheles reden nächste Woche. Harte Sache. Ja, ich denke auch, das Problem ist, dass, also Schuld an so einer Krise sind immer zwei, das steht schon mal fest. Bei ihr sehe ich das so, dass sie ausschließlich mich als Schuldigen ausmacht im Moment. Das ist jetzt schwierig, das können wir hier gar nicht aufrollen jetzt, ne? Weil ich natürlich Ihre Position noch nicht kenne. Na gut, das ist klar. Halt mal durch und sieh zu, was nächste Woche da auf dich zukommt. Okay. Mein Lieber, tschüss. Ja, ciao. Ciao. Jetzt ist der Frank dran. Frank ist 20. Hallo? Ja, Frank. Hi. Hi. Dein Thema. Ja, ich habe meine Freundin geschlagen. Wann? Heute Abend. Warum? Ich weiß nicht genau, wie das ist. Doch, ich weiß schon genau, wie das kam. Wir haben diskutiert und irgendwie bin ich im Moment so komisch, dass, wenn ich ganz genau weiß, dass jemand Recht hat, oder dass wenn sie Recht hat, wenn sie mich dann auf so einen ganz bestimmten Punkt trifft, dann kann ich irgendwie ausrasten, weiß nicht, weil ich ganz genau weiß, sie hat Recht, aber irgendwie... Du bist wütend, dass sie Recht hat? Ja, und, irgendwie... Da du keine Argumente mehr hast, schlägst du einfach zu? Nein, ich weiß nicht, sie wurde nachher so link, ey. Sie hat so Sachen rausgebracht von alten Zeiten, das hat nachher irgendwie, kam das alles so hoch und dann, sie hat auch nicht aufgehört, da hat sie mich angeschrien und ich habe sie angeschrien und ist mir die Hand ausgerutscht und das ist leider nicht das erste Mal passiert. Wie hast du sie denn geschlagen, ins Gesicht? Mit der flachen Hand, ja, habe ich getan. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat mich angeguckt und ja, hat ihre Sachen genommen und gegangen. Und das ist schon mehrfach vorgekommen? Naja, was heißt mehrfach? Also das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Und ich weiß, ich möchte das eigentlich gar nicht, dass sowas passiert, weil eigentlich bin ich selber der Meinung, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn die Männer ihre Frauen schlagen. Ja, es macht dich sehr klein. Ja. Sehr klein. Deswegen, ich weiß nicht, das hätte alles nicht passieren dürfen und ich weiß auch jetzt nicht, ob sie überhaupt wieder zurückkommt. Und wie lange seid ihr zusammen? 1,5 Jahre. Also sie hat dich argumentativ in die Enge getrieben, ne? Ja, genau. Sie ist dann gegangen. Ja. Bist du irgendwie noch hinterhergelaufen? Hast du irgendwas gesagt, gerufen? Ja, ich bin natürlich gleich hinterher und habe im Hausflur, ich glaube, das haben sogar die Nachbarn gehört, und habe ihr dann gleich gesagt, dass ich bitte wieder zurückkommen möchte. Aber Und also ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Hast du sie dann heute Abend oder vorhin noch versucht anzurufen? Ja, aber sie geht nicht ans Telefon. Ich meine, das ist natürlich auch schlimm. Das ist das zweite Mal passiert. Ja. Es darf auch kein Mal passieren. Aber wenn es einmal passiert wäre und die hätte dann mitbekommen, wie sehr leid ihr das tut, aber jetzt nochmal. Ja, und ich habe natürlich jetzt Angst, dass sie das immer wieder machen würde. Deswegen. Was? Das? Dass ich das immer wieder machen würde. Warst du denn... Bist du früher mit Frauen auch so schon mal umgegangen? Nein, ich habe da normalerweise, normalerweise habe ich das so, dass man Frauen niemals schlagen sollte. Ich habe das erst seit 2 Monaten, weiß nicht, es klappt so wenig bei mir im Leben, geht alles schief und irgendwie... Also die Nerven liegen blank. Ja, genau. Da war kein Alkohol heute Abend im Spiel. Nein, gar nichts. Nein. Mensch Frank, ich meine, du hast ja Einsicht, du bist ja einsichtig und es tut dir auch leid. Ja, was kannst du, wenn du jetzt dann noch was retten kannst? Es ist ja nicht zu entschuldigen eigentlich. Es ist nicht zu entschuldigen, nee. Nein. Es ist nicht zu entschuldigen. Du kannst nur darauf hoffen, dass diese Frau, wenn du sie sehr liebst, dass sie dir verzeiht, wenn du so ihr das sagst oder vielleicht noch leidenschaftlicher sagst, als du es mir jetzt gesagt hast. Ja. Und dich selbst so sehr an die Kandare nimmst, dass dir niemals wieder sowas passiert. Niemals wieder. Ja, das hoffe ich auch. Und dass selbst bei dir die Warnsignale angehen, du hast dich ja jetzt schon kennengelernt heute, ne? Ja, ja. Dann wirst du beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation ja schon spüren. Jetzt bin ich kurz davor, dass du einfach dann den Mund hältst und gehst oder irgendwas Defensives machst. Ja. Da gibt es jetzt gar keinen Rat. Es gibt nur die Möglichkeit, dass du dich bei ihr wirklich entschuldigst und um Verzeihung bittest und ihr sagst, dass du sie sehr liebst, wenn das so ist. Ist das so? Ja. Dir liegt viel an der Frau. Ja, sehr viel. Kann es sein, dass sie heute Abend hier zuschaut? Ich hoffe es irgendwo. Irgendwo hoffe ich es insgeheim, dass sie zuschaut. Wäre es für dich einfacher jetzt übers Fernsehen? Ja, auf jeden Fall. Dann sag ihr was. Also, liebe Jessica, falls du jetzt zuschaust, es tut mir sehr leid, dass das passiert ist, dass es schon wieder passiert ist. Ich weiß, dass du recht hattest mit dem, was du gesagt hast, aber... Es tut mir auf jeden Fall sehr leid und ich hoffe, du nimmst ab, falls du das jetzt siehst und ich dich nochmal anrufe nachher, oder? Ich hoffe, du redest noch mit mir. Ich liebe dich. Und du musst ja sagen, dass das niemals wieder vorkommt, Frau. Ja. Niemals wieder. Egal, wie sehr ihr euch noch streiten werdet irgendwann. Ich hoffe, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr euch irgendwie da wieder berappelt. Ja, das hoffe ich auch. Und dass du dann halt auch jetzt bei deinem Vorsatz bleibst, dass das nie wieder passiert. Ja. Bursche. Ich danke dir, Dominik. Tschüss, Frank. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Lena dran. Und Lena ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Lena. Domian, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne einen ganz netten, lieben Mann kennenlernen. Mhm. Der wohnt auch in demselben Ort, wo ich auch wohne, aber ich weiß nicht, wie ich ihn kennenlernen soll. Das ist natürlich ein Problem. Du hast ihn aber irgendwie schon öfters gesehen, davon gehe ich ja aus. Ja, wir haben uns gesehen, aber gesprochen haben wir miteinander noch nicht. Wo habt ihr euch denn gesehen? In der Fahrschule. In der Fahrschule? Ja. Und hat es denn vielleicht so ein bisschen gefunkt beim Angucken, bei ihm auch? Bei ihm glaube ich nicht. Also bei dir eher? Ja klar, er hat mir sofort sehr gut gefallen. Er hat eine sehr gute Ausstrahlung und sehr, sehr nett. Aha. Und ich habe schon von mehreren Leuten hier gehört, dass er ein sehr netter und guter Mann ist, als ein Mensch auch. Und meine Chefin sagt, er hat zurzeit auch keine Freundin. Also du hast schon Erkundigungen und eingezogen. Ja, also seit Wochen versuche ich, also ich mache mir Gedanken, ne, wie ich ihn persönlich kennenlernen kann. Also ihr seid beide zusammen in der Fahrschule. Ja. Das ist doch eigentlich gewesen. Achso, nicht das mehr. Ist jetzt vorbei. Wie schade, ich wollte gerade sagen, das ist doch ein toller Ort, wo man ja, vielleicht mal ein bisschen reden kann. Ne? Mhm. Weißt du denn, wo er wohnt? Ja, ich weiß, wo er wohnt. Hm. Weißt du denn auch, wohin er ausgeht schon mal? Das weißt du nicht. Mhm. Ist er in deinem Alter ungefähr? Ja, der ist 30, glaube ich. 30, mhm. Es gibt dann auch keine Diskothek oder irgend sowas, wo du vermutest, da könnte der mal hingehen? Ja, ich gehe schon aus dem Disco, aber ob er in Disco geht, das weiß ich natürlich. Da ist er dir noch nie begegnet irgendwo, nee. Da wo du auf jeden Fall ausgehst. Ich kannte ihn früher überhaupt nicht, ich sag ja, ich habe ihn erst in der Fahrschule gesehen. Ne? Ich wusste auch gar nicht, dass er in demselben Ort wohnt. Ne? Wie sieht er denn eigentlich aus, dass du da so begeistert von bist? Er sieht sehr, sehr nett aus. Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen. Dank, na, Brillenträger, hat ein schönes Haar, Eieiei. Schöne blaue Augen. Ja. Also rundherum ein schmucker Kerl. Ja, ja, so ganz liebes Kerlchen, muss ich sagen. Ob er lieb ist, weißt du ja noch gar nicht. Bitte? Ob er lieb ist, weißt du ja noch gar nicht. Nee, aber ich meine, er sieht so lieb aus. Ne? Also Lena, jetzt müssen wir, ich glaube, wir müssen jetzt mal richtig rangehen. Ne? Ja. Die Fahrschule ist vorbei, er geht nirgendwo in irgendwelche Diskotheken, wo du hingehst. Ja. Also musst du da jetzt ein bisschen offensiver, glaube ich, vorgehen. Ja. Du hast die Adresse von ihm. Ja, ich weiß, wo er wohnt. Er wohnt, glaube ich, doch. Er wohnt in der Nähe von mir sogar. Du hast eine so charmante Stimme. Danke. Ruf ihn doch ganz einfach mal an. Und soll ich mich dann vorstellen? Ja, sag, was ich bin. Soll ich dann sagen? Ich bin übrigens die Dame aus der Fahrschule damals. Wir haben uns immer ganz kurz gesehen. Die Fahrschule ist ja jetzt vorbei. Ja. Ich habe eine super Idee, sagst du ihm dann. Wir könnten doch eigentlich mal zusammen einen Kaffee trinken gehen. Ja, ich versuche, ich bin nur schüchtern. Ach, du bist gar nicht schüchtern. Was meinst du, wie charmant das rüberkommt, wenn du schüchtern bist? Das merke ich ja jetzt gerade auch. Danke. Du wirst ein bisschen lachen, ein bisschen verlegen lachen und das Herz wird ihm zerfließen. Ach ja. Ach ja. Ja, wirklich. Also, ich glaube, das solltest du machen, Lena. Ich werde versuchen. Meine Freundin hat mir auch gesagt, ich soll ihm per Fleurop eine Karte schicken mit einer Rose, aber ich finde das ein bisschen doof. Ja, finde ich auch ein bisschen doof. Ich mache das nicht. Also. Nee, spiel mal deine Eigenarten auch ein bisschen aus. Und ich finde mit dem Telefonieren, die Telefonnummer kriegst du dann wahrscheinlich auch relativ schnell raus, wenn du sie nicht schon ich hast. Ich habe sein Telefon. Davon war ich jetzt ausgegangen, ja. Mach das mal, ruf ihn mal morgen an. Wenn du morgen in guter Stimmung bist und guter Laune, dann, auch wenn das Herz ganz laut schlägt, ruf ihn mal an. Ich versuch's, okay. Lena, viel Glück. Okay, danke tschüss. Dir, Damian. Tschüss. Jetzt ist Uschi dran und Uschi ist 42. Uschi. Ja. Hallo. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Hallo, also mein Thema, ich habe es jetzt schon ein paar Mal verfolgt, deine Sendung, also vorab Kompliment, super. Vielen Dank. Hört mir sehr, sehr gut. Aber was mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich auch nur nicht die richtigen Sendungen gesehen, aber es war noch nie irgendwie mal so zur Sprache gekommen, was da so nachts bei uns in den Fernsehern abgeht. Was nachts in den Fernsehern abgeht? Ja. So ganz dezidiert stimmt, haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Eben drum. Das ist dein Thema. Ja, ich habe also mir, ich habe jetzt hier so letztens mal so ein bisschen Zeit gehabt, habe dann also öfters mal nachts geguckt, also länger wie jetzt deine Sendung. Ja, dann habe ich irgendwie mal gedacht, verdammt nochmal, was geht denn hier ab? Als Frau musst du entweder jetzt langsam lesbisch werden, dass du noch was davon hast. Wieso? Weil ich sehe ja nur noch nackte Weiber. Also ich meine, wenn, dann würde ich ja ganz gerne mal nackte Männer sehen, aber die sehe ich da nicht. Ich weiß, du spielst an auf die Sexlines. Genau. Ne? Die Werbung besteht ja nur aus diesen riesenbrüstigen Frauen. Wahnsinn. Ja, aber, so was Irres. Ich meine, gibt es wirklich so viele Männer? Also ich meine, das ist jetzt wirklich irgendwo auch von der Männerseite her, sind die alle so fantasielos, dass solche Mengen Zonen gebraucht machen? Also ich kann es nicht fassen. Also ich muss dir zustimmen. Ich gucke ja auch oft nachts und sehr spät nachts Fernsehen, wenn ich aus meiner Sendung komme. Ja. Und mich nervt es unglaublich, diese Werbetrailer ständig zu sehen. Klar, und frage mich dann auch, gibt es wirklich so viele Kunden nachts, dass all die leben können, ne? Diese Telefonanbieter. Da gibt es ab und zu mal noch einen schwulen Anbieter, aber so Gay Lines oder so. Aber ja, aber die sind ja sauber, die ziehen sich nie aus. Nein, die sieht man, die sind ganz sauber, stimmt ja. Und deshalb, nee, das ist jetzt wirklich, also dass ich echt gedacht habe, das kann doch wohl nicht mehr sein. Ja. Ich meine, ich habe, und das hat mich wirklich erschreckt, ich habe mal eine Sendung gesehen, das war bei der, wie heißt die von RTL? Christen? Ja, genau. Ja. Und da lief eine Sendung, die habe ich deshalb geguckt, weil es mich interessiert hat, da ging es also um Missbrauch von Kindern. Mhm. Und vor allen Dingen auch, da waren, glaube ich, Eltern, wo auch die Tochter ermordet wurde. Mhm. Ist also wirklich spannend gewesen, also in Anführungsstrichen jetzt bitte. Und auch deprimierend zum Teil, diese Sendung, also deshalb habe ich mir das angeguckt. Und dann in der Unterbrechung, da habe ich ja echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Weil diese Sendungen werden nachts wiederholt. Ja, und dann werden die unterbrochen mit diesen ganzen Sex. Und dann bei so einem Thema, wo also wo es um Missbrauch geht, um Mord von Mädchen und so weiter. Was und meinst du, Uschi, was ich froh bin, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und wir diese Sendung nicht mit Werbung unterbrechen müssen, weil wir oft ja auch sehr ernste und traurige Themen haben. Ja. Und ich mir vorstelle, wenn dann so eine so eine Tittengeschichte zwischendurch käme, wäre, glaube ich, nicht gerade sehr, sehr richtig. Und sehr aber weißt du, was wirklich in dem Fall wirklich, das habe ich als schlimm empfunden, dass gerade die Eltern von dem Mädchen, die ermordet wurde, der Mörder, der war überhaupt noch nicht gefunden. Mhm. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, der sitzt vielleicht jetzt selber davor, guckt das und dann in der Unterbrechung kam dann diese nackten Weiber, dann wieder, dann wurden diese Männer noch regelrecht wieder animiert, weil das sind ja Animationen, an diese Männer. Ich verstehe es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bestimmt nicht prüde, also das muss man ja heute schon dazu sagen. Ich bin ja katholisch, das hat alles damit nichts zu tun. Das ist jetzt, wir haben da jetzt sehr ernst drüber gesprochen und das ist auch richtig so. Ja. Lass uns mal das mal vielleicht von der anderen Seite sehen. Vermisst du denn vielleicht da auch so Anbieter für Frauen? Würdest du dich da angesprochen fühlen? Also wenn, im Prinzip werden ja da die Männer angesprochen, die nachts vor dem Fernseher sitzen. Würdest du dich da angesprochen fühlen, wenn da auch Werbung mit nackten Männern gemacht würde für Frauen? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also das klingt jetzt vielleicht anmaßend oder arrogant, ich habe die Telefone nicht nötig. Also ich habe selber, denke ich, so viel Fantasie. Ja, und auch die Männer, mit denen ich zu tun hatte oder zu tun habe, also da brauche ich kein Fernsehen. Ja, und von daher, also dass mir da jetzt was fehlt, dass ich keine nackten Männer da sehe, also so ist es nicht. So ist es nicht. Nein, ich sage nur, wenn schon als Frau, wenn man da vorsitzt. Ich meine, ich sage immer, das ist mein Dings, wenn ich eine nackte Frau sehen will, stelle ich mich vor den Spiegel und da brauche ich das nicht. Ja, aber dass man berieselt wird und gerade wenn man solche Sendungen sieht, also ich zapp immer sofort weg, wenn dann diese Werbung kommt und warte, bis es vorbei ist. Aber wo tappst du denn hin? Ja, irgendwo anders und da läuft es dann auch wieder, ne? Genau. Dann haben wir es das. Ja, ja. Uschi, unsere Sendung ist zu Ende. Ja, aber es war toll, dass ich durchgekommen bin. Danke für deine Meinungsäußerung. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Danke, ich dir auch. Und vielleicht ohne nackte Frau. Genau, ärgere dich jetzt nicht so. Obwohl, zu Hause wäre es ja gar nicht so schlecht mit einer nackten Frau. Okay, alles Gute. Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder offen für eure Themen, alle eure Themen. Und Freitag, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist unser Stargast Bärbel Schäfer. Können wir ihr vielleicht dann auch mal die Frage stellen, die Sendung von Bärbel Schäfer wird ja in der Nacht auch wiederholt und zwischendrin gibt es ja auch immer diese sehr bis eigentlich obszönen Werbetrailer für diese Sexlines. Also morgen 1 Uhr Radio 1 Live wieder Fernsehen. Schöne Nacht und ich freue mich auf morgen. Bis dann, ciao.